Im Arbeiter von der Hölle ist er geboren. Das Skelett ist der Auswirkung. Durch die Gewalt verliert er seinen Fuß. Denn wir nicht kämpfen, drum geschubst. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Die härteste Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Die Gewalt und setzt uns nicht durch, dann hört man nicht ein. Er kennt es nur so, er ist so wie er ist. Doch die oberen Schichten verstehen ihn nicht. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Die härteste Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Die härteste Klasse geboren auf der Straße. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklasse, Arbeiterklas